weg, ich sag euch, da ist Schlauch. Komm ich zu Hause an, dann steht sie auch schon da und sucht in meinem Koffer nach blond gelocktem Haar. Brutalig, brutalig, nun gibt auch endlich.